Hier kommt zwar der Transport mit allen Emissionen dazu, aber die sind, wenn die Produkte per Schiff und nicht mit dem Flugzeug kommen, im Vergleich gar nicht so hoch. Dafür kommt unser Geld bei den ErzeugerInnen im globalen Süden an. Besonders dann, wenn die Waren auch noch unter hohen sozialen Standards fair angebaut und gehandelt werden. Viele Menschen sagen, sie könnten sich Bioprodukte nicht leisten, zumal in Zeiten hoher Inflation. Wer jedoch darauf achtet, Lebensmittel nicht zu verschwenden, kann sich die etwas teureren Bioprodukte eher leisten. Allerdings könnte hier auch die Politik ansetzen und, wie von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgeschlagen, den Mehrwertsteuersatz auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte senken, damit gesunde und pflanzenbasierte Lebensmittel weniger kosten. Vielleicht könnte man auch generell die Mehrwertsteuer auf Bioprodukte verringern. Dann wären sie erschwinglicher. Einen weiteren großen Beitrag könnten wir schließlich durch einen generell bewussten Einkauf leisten. Das gilt vor allem für Kleidung, oft aus Baumwolle, und Schuhe, oft aus Leder. Besonders die Herstellung von Baumwolle geht mit einem hohen Verbrauch an Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln einher. Obwohl ihr Anbau nur rund 2,4% der globalen Ackerfläche ausmacht, steht sie für 22,5% des Verbrauchs von Insektiziden und für 10% der Pflanzenschutzmittel. Auch braucht sie sehr viel Wasser. Zum Anbau von Baumwolle für ein T-Shirt sind 2700 Liter Wasser nötig. Von den Kleiderbergen, die jedes Jahr auf dem Müll oder in Verbrennungsanlagen landen, ganz zu schweigen. Nur 1% der Altkleider kommt ins Recycling. Das lässt nur einen Schluss zu. Weniger kaufen. Dinge reparieren, stopfen und wiederherstellen oder weiterreichen. Niemand ist perfekt, absolut konsequent und ohne Fehl. Wir alle kaufen überflüssige T-Shirts, essen nicht immer nur gesund und umweltfreundlich hergestellte Lebensmittel. Aber es geht um ein anderes Bewusstsein und um das ernsthafte Bemühen, das Richtige zu tun.